Gleich fängt das Lied an. This is one small step for man, but a huge leap for mankind. But a huge leap for mankind. For mankind. Im Jahre 1969 betritt der erste Mensch die Kartoffel. Sie umkreist die Erde. Immer außenrum! Im Jahre 4.326.215,15 startet eine Karawane zur Kartoffel. Dolly Fanto Bambla O Fali Bambla Rossiga Mpfa Bambla Horem Igiga Goramen Igo Boiko Rufiola Yula Holaka Holala Yogo Bum Lago Bum Blago Bum Bosso Fataka Shamba Bula Rosa O Lobo Hey Tata Gorem Ishige Zutbada Kumba Baumf Kutaga Gauma Baumf Baumf Sandmann! Sandfrau! Erdkind! Wurzelgnom! Mondklops! Buzz Aldrin war der zweite Mann auf dem Mond! Ha! So ein Arsch! So ein Arsch! Loch! Jetzt ist das Lied gleich zu Ende.